gesagt, schon 1929 begonnen wurde, dann 30 durchgeführt wurde, allerdings erst 1980 dann veröffentlicht wurde, also erst 50 Jahre später dann veröffentlicht wurde. Aber die Untersuchung wurde dort durchgeführt und die Untersuchung war ganz wesentlich, also diese empirische Untersuchung, die unter der Leitung von Fromm durchgeführt wurde, die war ganz wesentlich eben als empirischer Beleg für diese Theorien über Autorität und Familie. Nun vielleicht noch ein Wort zu der Stellung von Fromm im Institut. Da haben wir das Problem, dass die Geschichtsschreibung über das Institut für Sozialforschung in einer solchen Weise Fromm an den Rand gedrängt hat, dass es geradezu eine Geschichtsklitterung ist. Fromm war in der Tat die wichtigste Figur für die ganze Programmatik des Instituts für Sozialforschung zwischen 1930 und sagen wir mal 1936/37. War Fromm der eigentliche Ideengeber, und lange bevor dann irgendwann Marcuse, wann dann irgendwann Adorno stärker im Institut bedeutsam wurde, und in der ganzen Autoritätsforschung ist dann nachher die Untersuchung von Adorno, die er mit anderen zusammen gemacht hat, über die autoritäre Persönlichkeit, die erst 1949/50 erschienen ist, die ist dann berühmt geworden, und man hat einfach vergessen, dass die eigentliche Idee zum autoritären Charakter von Fromm entwickelt wurde. Aber egal. Fromm hatte da eine ganz wichtige Rolle, die dann in Frage gestellt wurde, dass Fromm schließlich die Triebtheorie von Freud, also die Idee, dass das ganze psychische Erleben des Menschen sozusagen das Ergebnis eines angeborenen Sexualtriebes im Menschen ist, diese Idee hat Fromm verworfen, 1936/37, und da ist für dieses sich an einem historischen Wissenschaftsbegriff und biologischen Wissenschaftsbegriff festmachende Theorie der Frankfurter Schule ist damit natürlich sehr in Frage gestellt worden. Das hat dazu geführt, dass dann schließlich verweigert wurde, a, die Publikation dieser empirischen Untersuchung, b, Fromm hat einen sehr langen Aufsatz genau zu dieser Frage, ob man das mit der Freud'schen Triebtheorie begründen kann, geschrieben und ist zu einem negativen Ergebnis gekommen dabei. Und man hat sich geweigert, diesen Aufsatz von Fromm in der Zeitschrift für Sozialforschung dann zu veröffentlichen, was dann eben schließlich zum Zerwürfnis zwischen Fromm und Horkheimer und vor allem Adorno geführt hat. Die eigentliche Auseinandersetzung ist dann später mit Marcuse gelaufen. Also nur das so als Hintergrund, warum. Vielleicht wichtiger aber für unsere Fragestellung oder für Ihre Fragestellung ist, dass der autoritäre Charakter da eben immer zwei Seiten hat, sozusagen eine sadistische, eine Herrschaft ausüben wollende Seite und eine unterwürfige, eine masochistische Seite. Und da hat man natürlich eine massive Aggressionsthematik mit drin, dass zum Autoritären immer gehört eine Art von Gewaltausübung beziehungsweise eine Unterwürfigkeit, die Unterwürfigkeit unter jemand, der Gewalt ausübt. Man hat immer schon eine Aggressionsfrage im Raum, die sich eigentlich nicht rational begründen lässt, sondern die sich nur begründet auf dem Anspruch, die Autorität ist überlegen und die Autorität darf Herrschaft ausüben und will auch Herrschaft ausüben. Und genau an dem Punkt sind wir ja mittendrin in den Überlegungen Fromms und nicht nur Fromms, aber im Folgenden erstmal den Blick auf die Anatomie der menschlichen Destruktivität zu lenken. In diesem Buch, da lässt ja Fromm, und nicht nur in diesem, aber da geht es ja besonders um Aggressionen, den Trieb als Erklärung für Aggression, also seine genuin menschliche Sache, sehr beschränkt gelten. Also vielmehr nimmt Fromm in seinen Erklärungen, weshalb sich der Mensch destruktiv verhält, auch gegenüber anderen Menschen, die Gesellschaft mit in den Blick, in der sich eben der Mensch bewegt, in der er zu dem wird, was er ist, zu einem potenziellen Masochisten oder Sadisten und mit der er interagiert. Und das Buch setzt ein mit einem Kapitel, in dem Fromm erstmal das Wort Aggression umkreist, und da schreibt er von großen Verwirrungen, die sich aus dem vieldeutigen Gebrauch von dem Wort Aggression ergeben. Können Sie bitte, Herr Funk, erläutern, was Fromm unter Aggression versteht? Gibt es da eine Definition? Und genau, was seine Kritik auch war an dem gängigen Aggressionsbegriff, der, das ist jetzt ein Zitat aus diesem ersten Kapitel, sämtliche schädigende Akte meint. Ja,